besser war der M. Die Droge vom Anfang, wenn keiner das Ende kennt. Snack halt den Apfel, du willst es doch auch. Für dich in Versuchung, das Leben ist Rausch. Das Leben ist Rausch. Noah nimmt die Welt um vier, kann er ja machen. Aber wir bleiben länger hier. Hör auf mit dem Aufhören, setz einen drauf. Wer suchtet, der findet, das Leben ist Rausch. Du denkst.